Oh, danke, Vater, dass dein Strom der Herrlichkeit ausgeht, Herr, von deinem Thron, Herr. Und dass er jeden Einzelnen mitnimmt, Herr, der sich hineinstellt, Herr, in diesen Strom, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass dieser Strom Leben bringt, Herr. Herr, Leben und Positionierung, habe ich gesehen. Dieser Strom bringt Positionierung. Gott positioniert dich in dieser Zeit in seiner Herrlichkeit. Weil es ist seine Herrlichkeit, die dich hervorbringt als Sohn, als Tochter Gottes. Es ist in seiner Herrlichkeit, wo du stark stehst. Es ist in seiner Herrlichkeit, wo du den Unterschied machst hier in dieser Welt. Und er positioniert dich, als allererstes positioniert er dich im Geist. Er positioniert dich in diesem Lebensraum seiner Herrlichkeit. Er verankert dich fest in diesem Lebensraum. Da, wo du diese Entscheidung getroffen hast, die Herrlichkeit Gottes zur Priorität Nummer eins deines Lebens zu machen, da positioniert er dich in diesem Raum dauerhaft. Und du stehst stark und du stehst stabil. Halleluja. Halleluja. Ich habe den Martin gesehen hier drüben, den Martin gesehen, wie du dich so bewegt hast im Geist. Und ich habe gesehen im Geist nicht mehr nur deinen Körper, sondern ich habe dich gesehen wie eine Eiche. Und ich habe gesehen, diese Eiche steht fest, diese Eiche steht stabil. Selbst wenn Winde geweht haben, ist diese Eiche trotzdem stabil gestanden. Und ich habe gesehen, warum steht diese Eiche stabil? Ich habe gesehen, diese Eiche ist verbunden mit dem Grundwasser. Diese Eiche zieht ständig neues, frisches Wasser aus dem Grundwasser. Und das ist dein Hunger. Das ist dein Hunger. Dein Hunger nach dem Heiligen Geist, dein Hunger nach mehr von ihm. Zieht ständig neue Kraft aus dem Grundwasser. Aus der Herrlichkeit Gottes, aus dem Strom des Geistes heraus. Und er bewirkt, dass du fest verwurzelt bist und dass du stark stehst und dass du in Treue gehst. Halleluja. Und Gott bestätigt diese Treue. Gott bestätigt diese Treue. Und ich habe gesehen, nicht nur Gaben der Hilfeleistung und Gaben der Unterstützung, sondern ich habe auch gesehen, wie mehr und mehr wirklich Zeichen und Wunder hervorgekommen sind und hervorkommen. Halleluja. In dieser Herrlichkeit und aus dieser Herrlichkeit. Weil du ziehst aus diesem Wurzelwerk der Herrlichkeit Gottes. Weil du ziehst. Du bist eine gesunde Eiche, weil sie zieht aus dem Boden. Nicht eine Eiche, die da 2 Jahre Trockenheit erlebt, sondern eine Eiche, die ständig frisches Wasser zieht. Psalm 1. Wie ein Baum an Wasserbächen. Halleluja. Halleluja. Das bist du. Und Gott bestätigt dich. Und Gott wird dich weiter bestätigen und positionieren, auch im Sichtbaren. Denn er wird seinen mächtigen, übernatürlichen Strom auf ungewöhnliche Weise, vielleicht nicht auf eine Weise, wie es klassisch, wenn man denkt, okay, so das ist ein Wunderwirker oder das ist der Diener oder der Diener, sondern auf eine ungewöhnliche, einzigartige Weise wird er deine Gabenkombination hervorbringen und durch dich fließen und durch dich wirken. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, da ist Positionierung. Gott positioniert dich, auch wenn du nicht live hier dabei bist, auch wenn du über die Kamera zuschaust, auch wenn du online dabei bist, Gott positioniert dich in diese Herrlichkeit. Gerade jetzt, wo du bist in deinem Wohnzimmer oder wo auch immer du zuschaust, Gott positioniert dich in diesem Raum der Herrlichkeit. Er lässt uns alle gemeinsam in dieser Herrlichkeit stehen. Im Judasbrief, ich glaube Vers 14 heißt es, er stellt uns aufrecht in seine Herrlichkeit, frisch und mit Jubel. Halleluja. Halleluja. Du stehst aufrecht in seiner Herrlichkeit, frisch und mit Jubel. Halleluja. Danke. Ich habe euch beide gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht mal eure Namen, aber ich habe euch, vergebt mir, aber ich habe euch beide gesehen. Wirklich auch als Säulen in dieser Bewegung der Herrlichkeit Gottes, die wirklich durch das Land geht und ihr steht stark und ihr seid auch wie Schwämme, die aufnehmen und die dadurch immer stärker und immer stärker und immer mehr gefüllt und immer mehr gefüllt werden. Und je voller ein Schwamm ist, umso weniger Kraft braucht es, um das Wasser aus dem Schwamm rauszuholen. Irgendwann ist der Schwamm so voll, dass du nur noch mit deinem kleinen Finger oder mit deinem Finger draufdrücken musst und brumm. Halleluja. Und es passiert. Und die Menschen um euch herum und da, wo er euch positioniert hat, werden gesegnet mehr und mehr. Und die sind sich noch gar nicht wirklich bewusst, was tatsächlich aus euch mehr und mehr hervorkommt. Weil es hat gerade erst begonnen, sagt Gott. Aber das gute Werk, das er in euch begonnen hat, sagt er, wird er vollenden. Halleluja. Und mächtige Ströme seiner Herrlichkeit werden durch euch hervorfließen. Und viele um euch herum bewässern und viele um euch herum aufbauen. Und ich habe wirklich gesehen, ja, ich habe tatsächlich gesehen, dieses eine, ich weiß gar nicht, wo das genau steht, aber diesen Vers, wo es heißt, wo es, ich glaube in der Offenbarung, genau, ein Sinn schreiben in der Offenbarung, wo er sagt zu einigen, stärke das Übrige, das im Begriff war zu sterben. Es heißt, ich glaube, dass Gott um euch Leute herumgestellt, ich weiß nicht viel von euch, aber ich glaube, dass Gott um euch Leute herumgestellt hat, die am Verdursten sind oder am Verhungern sind, geistlich gesehen. Und durch euch wird frisches Leben zu ihnen fließen. Durch euch kommt Stärke und durch euch kommt neues Leben. Leben aus den Toten, die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, fließt durch euch in mächtiger Weise. Halleluja. Danke, Jesus. Gebt mal Jesus die Ehre dafür. Halleluja. Oh, nimm das auch für dich, wenn du zuschaust über online. Du wirst positioniert in dieser Herrlichkeit. In dieser Herrlichkeit. Gott spricht zu dir. Gott spricht da zu dir persönlich. Gott spricht nicht nur durch Worte der Prophetie oder Worte der Erkenntnis oder Worte der Weissagung zu dir, sondern Gott spricht persönlich zu dir. Halleluja. Er bestätigt dich in diesem Weg. Er bestätigt dich in diesem Weg. Es heißt an einer Stelle in der Bibel, den Weg der Treue habe ich erwählt. Manchmal sage ich den Leuten, die neu zu uns in die Gemeinde kommen, sage ich, ja, vielleicht ist es nicht so, dass du nach 3 Wochen bereits in allen Bereichen deines Lebens vollkommen verändert bist, aber gib uns ein Jahr. Gib uns ein Jahr, wo du in Treue einfach nur teilnimmst, einfach nur dabei bist oder vielleicht dich irgendwo auch dienstmäßig engagierst oder wie auch immer, aber ein Jahr, wo du einfach treu dabei bist und wenn du nach einem Jahr nicht wirklich verändert bist, dann kriegst du dein Geld zurück. Halleluja. Weil ich habe noch keinen gesehen, der gekommen ist und das Geld zurück wollte. Preist den Herrn, unter der Voraussetzung, dass du treu, den Weg der Treue hast du erwählt, dass du treu wirklich ein Jahr dabei bist. Alle, die ich gesehen habe, die das gemacht haben, wollten nach einem Jahr noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr und sind nicht mehr weggekommen. Halleluja, sind süchtig geworden. Preist den Herrn. Das ist eine gute Sucht, Amen. Sucht nach der Herrlichkeit Gottes, Sucht nach seinem übernatürlichen Wirken. Halleluja, Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn oder frag mal deinen Nachbarn, bist du auch süchtig nach diesem Raum der Herrlichkeit Gottes? Schicki. Hey, ja, ja, ja, ja, ja. Na, du bist auch süchtig, gell? Es ist die einzige Sucht, die gut ist und die positiv ist und die keine Nebenwirkungen hat. Halleluja. Also sei froh, wenn du an dieser Sucht angedockt hast, weil das hindert alle anderen Süchte in deinem Leben. Es gibt ihnen keinen Raum mehr. Halleluja. Sie können nicht da bleiben, wo du bist. Schicki. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, seine Gegenwart ist so mächtig hier. Seine Herrlichkeit ist so mächtig hier. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Er füllt den Raum mit seiner Herrlichkeit. Halleluja. Halleluja. Such dir einen Platz. Wir machen weiter mit der ersten Stunde. Sein Geist ist so mächtig da. Sein Geist füllt dich. Sein Geist erfüllt dich. Halleluja. Oh, Shakaramonda Sikaramando Sakaranama. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du kannst das Pneuma, Andreas, das Pneuma im Hintergrund. Halleluja. Danke, Jesus. Oh ja, ist das meins? Super, danke. Halleluja. Mhm. Wow. Halleluja. Wow. Ja. David hat nicht umsonst gesagt in den Psalmen, Herr, ein Tag in deinen Vorhöfen ist kostbarer als sonst 1000. Was ist dann erst ein Tag im Allerheiligsten? Amen. Wir sind im Allerheiligsten, wir sind versetzt in das Allerheiligste Gottes, wir sind versetzt in seine Herrlichkeit hinein. Was ist ein Tag in seinem Allerheiligsten? Wenn ein Tag in seinen Vorhöfen schon besser ist als sonst 1000, dann ist ein Tag in seinem Allerheiligsten sicher mindestens besser als sonst 1 Million. Amen. Halleluja. Sag mal, heute ist es besser als sonst 1 Million Tage zu deinem Nachbarn. Aber das Gute ist, morgen ist auch einer von diesen Millionen Tagen. Amen. Weil du bleibst im Allerheiligsten. Also ist morgen auch einer von diesen Millionen Tagen. Jeder Tag ein Millionentag. Ist das nicht wunderbar? Du musst nicht im Lotto gewinnen jeden Tag oder bei Wer mit Millionär die Million abräumen, sondern du kannst jeden Tag einen Millionentag erleben. Halleluja. Wow. Ist doch der Hammer. Schau, andere Leute brauchen irgendwas im Äußeren, um Freude zu haben oder um irgendwie happy zu sein. Und du kannst jeden Tag glücklich sein wie ein frisch gebackener Millionär. Weil du hast nicht nur im Lotto gewonnen, sondern du hast tatsächlich im Himmel deinen Platz gewonnen. Amen. Du hast einen Platz im Himmel ergattert. Dein Name ist aufgeschrieben im Buch des Lebens im Himmel. Und somit kannst du jeden Tag sagen, wow, das ist ja mehr als ein Sechser im Lotto und sogar mit Zusatzzahl. Halleluja, ich kenne mich ja sonst nicht so aus im Lotto spielen, aber okay, so viel weiß ich noch. Preis den Herrn. Wir haben das letzte Mal gesehen in diesem Grundlagenkapitel, Grundlagen des Herrlichkeitsdienstes. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass sich dieses ganze neue Leben, das wir in Christus bekommen haben, dieses ganze, wir nennen es ja Herrlichkeitsleben, dass sich dieses ganze Leben auf einer anderen Ebene abspielt als die Ebene des natürlichen Menschen. Amen. Wir haben gesehen, in 1. Korinther 2 sagt Paulus, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Er hat aber gesagt, gleichzeitig gesagt, wir aber, wir haben den Geist, der aus Gott ist, damit wir erkennen, was uns von Gott geschenkt ist. Und weiter unten sagt er dann nochmal präzisiert, er sagt, wir aber haben Christi Sinn. Und in Galater 5, Vers, glaube ich, 24, 25 ist es, sagt er, wenn wir nun also durch den Geist leben, also wenn wir nun neues Leben durch den Geist empfangen haben, dann lasst uns auch im Geist oder durch den Geist wandeln. Amen. Denn wenn wir durch den Geist wandeln, wandeln wir mit anderen Worten auf einer anderen Ebene als der natürliche Mensch. Wir wandeln dann nicht auf der Ebene, wo das Sichtbare, wo das mit den Sinnen Wahrnehmbare so überdominant ist, sondern wir wandeln heißt das so viel wie kontinuierlich gehen. Wir gehen auf der Ebene, wo die unsichtbaren geistlichen Dinge Gottes alles andere überlagern und dominieren. Amen. Und ich sage dir, das ist ein Leben nach dem Herzen Gottes. Das ist ein Leben, ich habe es das letzte Mal vorgelesen, Galater 5. Das ist ein Leben, wo wir die Werke des Fleisches gar nicht mehr tun werden. Nicht, weil uns 1000 Regeln die Werke des Fleisches verbieten, sondern weil unser Geist gar nicht anders kann, als auf der Ebene Gottes zu leben und deswegen die Dinge zu tun, die dem Geist Gottes entsprechen. Amen. Wir haben das letzte Mal uns angeschaut, Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Ihr werdet, weißt du, das ist der Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund, ist ganz stark auch der, im alten Bund galt es, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Und das war gut für den natürlichen Menschen. Und es war wichtig für den natürlichen Menschen. Und es war wichtig für Menschen, die auf der Ebene des Fleisches unterwegs sind, damit ihr Fleisch nicht so weit die Dominanz bekommt, dass sie sich nur noch gegenseitig umbringen und gegenseitig die Frauen wegschnappen und so weiter und so fort. Amen. Aber der Mensch, der auf der Ebene des Geistes, der von Neuem geboren ist, der aus Christus von Neuem geboren ist, für den gilt weniger, dass du sollst nicht, sondern es gilt, für ihn gilt, dass du wirst. Amen. Du wirst nicht Ehe brechen. Du wirst nicht töten. Du wirst nicht falsch Zeugnis reden, wie es so schön heißt, wider deinen Nächsten. Versteht heute keiner mehr, aber mit anderen Worten, du wirst nicht lügen. Aber so hat es Luther formuliert, es ist noch tief drin. Halleluja. Du wirst nicht lügen. Amen. Du wirst nicht stehlen. Weißt du, du wirst die Werke des Fleisches, Paulus hat gesagt, was sind die Werke des Fleisches? Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeit, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. So steht es geschrieben. Amen. Das heißt, die Liste kann endlos fortgesetzt werden, mit anderen Worten. Du wirst diese Dinge nicht tun. Amen. Und zwar sogar ohne, dass den ganzen Tag jemand neben dir steht und dir sagt, du sollst nicht und du darfst nicht. Oder dir 1000 Regeln gibt und sagt, wie verhindere ich die Sünde in meinem Leben? Viele christliche Gemeinden sind so sehr damit beschäftigt, die Sünde in ihrer Mitte zu verhindern, dass sie völlig vergessen, den Geist der Christen hervorzubringen, der ihnen eigentlich erst den Sieg über die Sünde gibt. Amen. Anstatt uns darauf zu konzentrieren, den Christen 1000 Regeln zu geben, wie sie sich vor den Versuchungen dieser Welt schützen, Ich meine, da kann man sich ja einiges überlegen, ne? Manche Sachen sind auch nicht schlecht, verstehst du? Du musst ja zum Beispiel, ich sage immer so, naja, wenn du an irgendwelchen Litfaßsäulen vorbeifährst als Mann, wo irgendwelche halbnackten Frauen dargestellt sind in irgendeiner komischen Pose, dann musst du ja die nicht darüber meditieren, über diesem Bild zum Beispiel. Musst du ja nicht. Amen. Und ich sage dir, du wirst es nicht. Wenn du aus dem Geist gesteuert wirst, wirst du es nicht, weil du es nicht willst, weil du sagst, was soll ich meinen Geist überlagern lassen vom Fleisch und damit mein geistliches Leben schwächen lassen durch diese Sache. Amen. Du wirst es nicht. Weißt du, du kannst Christen sagen, hey, wir wollen keine Spaltung in unserer Gemeinde haben zum Beispiel. Keine Gemeinde will Spaltung in ihrer Mitte. Und deswegen, damit wir keine Spaltung in unserer Gemeinde haben, sagen wir jetzt folgende Regel. Du darfst das nicht sagen, du darfst so nicht reden, du darfst nicht negativ reden, du darfst nicht dies, du darfst nicht das. Du kannst 1000 Gesetze, die hilfreich sind, erfinden, um Spaltung zu verhindern. Aber ich sage dir etwas, wenn der Geist der Söhne und Töchter Gottes nicht hervorkommt, wird im Endeffekt, wie hat Jesus gesagt, wes das Herz voll ist, es geht der Mund über. Amen. Und wenn ihre Herzen nicht erneuert sind, wenn sie nicht gemäß dem neuen Herzen, letztes Mal habe ich zitiert Hesekiel 36, 26 bis 27, wo angekündigt ist, dass wir ein neues Herz bekommen, einen neuen Geist in unser Innerstes, und zwar ein Herz, das macht, dass wir die Gebote Gottes halten und dass wir nach seinem Willen leben. Wenn aber dieses neue Herz nicht hervorgebracht wird, wenn dieses neue Herz nicht zur Dominanz kommt, dann wird halt doch am Ende wieder das Fleisch reden. Das Fleisch findet immer einen Weg. Ich habe festgestellt, weißt du, ich habe festgestellt im Lauf der Jahre, ich habe manche Christen beobachtet, die zum Beispiel wirklich einen Geist der Spaltung in ihrer Seele tragen, aus irgendwelchen Gründen. Es gibt es also nicht hier jetzt, aber es gibt es. Ich bin ab und zu mal welchen begegnet. Und da ist es so, in je mehr Gemeinden die waren im Lauf der Zeit, weil meistens sind sie immer nur eine begrenzte Zeit in einer Gemeinde, weil irgendwann merken die anderen, hoppla, das ist nicht so gut, dieser Geist. Aber die Sache ist die, je mehr Gemeinden sie waren, umso angepasster ist ihr Fleisch an das christliche Denken. Das heißt, sie haben es gelernt, dass du nicht von vornherein sofort merkst, dass da ein Geist der Spaltung ist. Sie haben zum Beispiel gemerkt, okay, ich kann mich nicht einfach hinstellen und sagen, was weiß ich, der Pastor Georg ist ein Idiot, und dann werden mir die Leute hier in der Gemeinde Beifall klatschen als Beispiel. Zum Beispiel jetzt. Ja? Da sagen sie, okay, gut, das ist negatives Reden, das macht man nicht als Christ. Ja? Also werden sie nicht so, wird dieser Geist sich nicht so plump gebärden, sondern der wird dann ganz anders, der wird dann sehr viel subtiler ankommen. Verstehst du, der wird dann einfach sagen, ja, die meinen es ja schon gut und so, und es ist ja alles gut, aber weißt du, das ist doch, weißt du, und überhaupt, und schau mal, und aha, und wie findest du denn das, und ich wollte ja nur mal sagen, oder können wir ja mal drüber nachdenken, oder, weißt du, so auf diese, kannst du sehen, weißt du, wenn das Herz voll ist, geht der Mund immer über. Letztendlich, es findet sich immer ein Weg, das Fleisch zu tolerieren in unserer Mitte, wenn wir das Fleisch tolerieren wollen, egal wie viele Gebote du machst. Amen. Wenn wir aber uns darauf ausrichten als Christen, den Geist der Söhne und Töchter hervorzubringen, das geistliche Leben groß zu machen, Christus in ihnen hervorzubringen, die Früchte des Geistes hervorzubringen, weißt du, dann wird die Seele erneuert. Amen. Warum wird die Seele erneuert? Weil dann der Geist die Seele beginnt zu dominieren. Und dann merkt der Geist selber, hoppla, das war vielleicht jetzt nicht offiziell gegen das Gebot, du sollst nicht negativ reden hinter dem Rücken deines Nächsten. Als Beispiel steht es nicht unter den 10 Geboten, nicht, dass du denkst, aber das ist ein typisches Gemeindegebot, du sollst nicht negativ reden hinter dem Rücken deines Nächsten. Das ist auch gut, Amen. Aber verstehst du, es gibt immer Wege, da. Ich habe schon so oft erlebt, dass hat jemand negativ geredet hinter dem Rücken seines Nächsten, und dann spreche ich es an und sage, nein, ich habe gar nicht negativ geredet. Warum? Weil sie einen Weg gefunden haben, es so auszudrücken, dass es nicht negativ klingt, aber vom Herzen her ist es trotzdem negativ. Der Geist dahinter macht den Unterschied. Welcher Geist dominiert? Wenn der Geist Gottes dominiert, dann kann das Fleisch nicht mehr reden. Amen. Das heißt, alles Fleisch schweige vor dem Herrn, heißt Zacharia. Ja? Denn er hat sich aufgemacht aus seinem heiligen Tempel. Das heißt, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Wenn der Geist Gottes sich in dir erhebt, sag mal, Gott erhebt sich in mir. Weißt du, das ist das, was wir in dieser Zeit erleben. Das ist das, was Römer 8, 19 sagt, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Verstehst du? Die Söhne Gottes werden ja nicht offenbar jetzt, weil sie so schön sind oder so gut angezogen oder so strahlen oder sonst irgendetwas, sondern die Söhne Gottes werden offenbar, weil der Geist sich in ihnen erhebt. Und wenn der Geist sich in ihnen erhebt, dann konfrontiert er den Geist dieser Welt. Dann konfrontiert er das Fleisch. Dann konfrontiert er natürlich sowieso den Teufel. Dann hält der Teufel gar nicht mehr aus in deiner Nähe, weil da etwas in dir sich erhebt, wo der Teufel sagt, wow, ist ja furchtbar. Wenn ich in dem seiner Nähe bin, dann spüre ich immer die Nähe des Feuersees für mich. Immer wenn ich in dem seiner Nähe bin, werde ich an meine Zukunft erinnert. Ja, der Teufel weiß, dass er nur noch eine kurze Zeit hat, steht er im Wort Gottes. Das heißt, er weiß, was sein Ende ist. Er weiß, dass er am Ende im Feuersee landet. Und weißt du, wenn der Geist sich in dir erhebt, dann bist du derjenige hier in dieser Welt, der ihn ständig daran erinnert. Mit anderen Worten, du bist der Albtraum des Teufels. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist der Albtraum des Teufels. Das heißt, was ist der Schwerpunkt dieser Schule, dieser Glory Life Schule, und was ist der Schwerpunkt dessen, was Gott jetzt einfach wirklich in seinem Leib, glaube ich, immer mehr überall auch betonen wird? Was er betonen wird, ist, er wird betonen, dass der Geist der Söhne hervorgebracht wird. Dass der Geist aufstehen kann in den Söhnen und dass der Geist beginnt, die Seele zu erneuern und die Seele zu dominieren. Amen. Weißt du, Gott glaubt an seine neue Schöpfung. Das musst du mal aus der Zunge zergehen lassen. Gott glaubt an seine neue Schöpfung. Du bist eine neue Schöpfung. Amen. Weißt du, Gott glaubt nicht an dich als natürlichen Menschen dem Fleisch nach. Weißt du, da hat er null Vertrauen. Ich sag's dir, wie es ist. Muss dir eine schlechte Nachricht geben, aber in dein Fleisch hat er null Vertrauen. Er hat kein Vertrauen in den Georg nach seinem natürlichen, weil dem natürlichen Georg kannst du nicht vertrauen. Es geht nicht. Der natürlichen Astrid auch nicht. Keinem, der auf der Ebene des Fleisches unterwegs ist, kannst du letztendlich vertrauen, weil das Fleisch ist immer korrupt. Irgendwo. Manchmal ist es ein bisschen besser erzogen und deswegen fällt es nicht sofort auf. Ja, auch, verstehst du? Das christliche Fleisch zum Beispiel ist tendenziell besser erzogen als das nicht-christliche, wobei auch nicht immer. Manchmal ist es tatsächlich so, dass das nicht-christliche Fleisch manchmal besser erzogen ist. Denkst du, wow, ist ja angenehmer. Aber es bleibt Fleisch. Amen. In deinen natürlichen Menschen kann Gott kein Vertrauen setzen. Aber er setzt hundertprozentiges Vertrauen in die neue Schöpfung in dir. Er setzt hundertprozentiges Vertrauen in Jesus in dir. Er setzt so viel Vertrauen in Jesus in dir, dass er eben diesen Satz sagen kann, dass er sagen kann, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Also das ist Vertrauen. Amen. Das ist ja Vertrauen. Verstehst du, wenn du morgens zu deinem Kind sagst und sagst, ich weiß, du wirst heute keine Dummheiten machen. Das ist totales Vertrauen. Ich weiß, du wirst heute nicht in der Schule sitzen und so stark auf deinem Stuhl gautschen, bis du umfällst oder sonst immer. Ich weiß das. Dann setzt du extremes Vertrauen. Ich sag dir, dein Kind kann es nicht erfüllen im Fleisch. Da fällst du sowieso wieder vom Stuhl. Es freut sich, dass du ihm so vertraust, aber nach einer halben Stunde hat es vergessen und dann gautscht er wieder. Aber dein neuer Mensch, sag mal, mein neuer Mensch, Jesus in dir, Christus in dir, will im Geist wandeln, will das Richtige, wird das Richtige tun und Gott hat hundertprozentiges Vertrauen in seine neue Schöpfung. Ist es nicht der Hammer? Er hat hundertprozentiges Vertrauen in Jesus in dir. Er findet dich 100% genial wegen Jesus in dir. Er findet dich so extrem vertrauenswürdig, wie er Jesus vertrauenswürdig erfunden hat, weil es ja Jesus ist in dir. Amen. Also wie, und damit komme ich schon zum nächsten Punkt, wie kommt dieses Leben im Geist in uns, oder wie wird dieses Leben im Geist in uns hervorgebracht? Ganz einfach, der erste Schlüssel, das habe ich, glaube ich, das letzte Mal auch schon zitiert, findest du schon in Galater 5 selber, also wo über die Werke des Fleisches und dann über die Früchte des Geistes die Rede ist. Da heißt es dann am Schluss dieses Textes, heißt es, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Mit anderen Worten, diejenigen, die dem Christus Jesus angehören, sind sich dessen bewusst, so kannst du es auch sagen, dass für sie das Fleisch und die Dinge dieser Welt bedeutungslos sind und dass alles, was für sie noch zählt, Gott und seine Herrlichkeit, sein Geist, seine Persönlichkeit, sein Leben in ihnen ist. Amen. Galater 6,14 sagt Paulus so, er sagt, mir aber sei es fern, mich zu rühmen, ja, dem Fleisch nach, das ist das, was ich gesagt habe, weil das Fleisch ist nicht vertrauenswürdig, mir aber sei es fern, mich zu rühmen. Und dann sagt er, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Amen. Mit anderen Worten, Paulus lebt in einem Bewusstsein, hey, all das, was diesen natürlichen Menschen betrifft, all diese Sinneserkenntnis, alles, was ich mit den Sinnen wahrnehmen kann momentan, dem bin ich letztendlich gekreuzigt. Das heißt, es hat für mich keine Bedeutung mehr. Vielmehr lebe ich einer anderen Dimension. Ich lebe in und aus einer anderen Dimension. Ich lebe für eine andere Dimension. Ich lebe für eine andere Person. Amen. Ich lebe nicht mehr für diesen alten fleischlichen Georg und die Befriedigung seiner Wünsche, sondern ich lebe für Christus in mir. Amen. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Amen. Ich lebe im Neuen. Ich lebe im Bewusstsein des Neuen. Ich lebe in diesem Bewusstsein. Jawohl, das ist mir gekreuzigt. Und das heißt jetzt nicht, versteht mich nicht falsch, das heißt jetzt nicht, okay, ich kann nichts mehr genießen, was hier in dieser Welt gibt. Ich kann kein gutes Essen mehr genießen, weil ich bin dem ja gekreuzigt. Alles tote Werke, interessiert mich nicht mehr. Oder wenn du verheiratet bist, Sexualität, nein, nein, da stehen wir drüber und so weiter. Versteht? Amen, weißt du, du kannst es genießen, aber es lebt dich nicht mehr. Es dominiert dich nicht mehr. Es ist nicht mehr das, was dich bestimmt. Amen. Es ist, du läufst dem nicht mehr nach. Es fällt dir zu. Wie hat Jesus gesagt? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und all das andere. Also auch die Genüsse dieser natürlichen Welt werden euch zufallen zur gegebenen Zeit. Aber ihr jagt ihnen nicht mehr nach, sondern ihr seid ihnen gekreuzigt. Im Endeffekt seid ihr euch dessen bewusst, dass sie keine Rolle mehr spielen, weil sie fallen ab. Amen. Ja? Im Himmel gibt es sowieso den ganzen Tag gutes Essen. Sexualität gibt es nicht mehr im Himmel, leider. Muss dich enttäuschen, aber das würde ich nicht stören im Himmel. Es wird noch viel besser sein. Halleluja. Also einmal im Kristallmeer schwimmen ist noch viel besser. Halleluja. Das heißt, da warten Genüsse auf dich, die kannst du sowieso mit deinem natürlichen Menschen nicht erfassen. Aber weißt du, der Himmel ist ein Ort des Genusses. Der Himmel ist, ich meine Eden, das Wort Eden, das Paradies, Eden heißt Genuss. Ja? Also Gott hat dich zum Genuss geschaffen. Der entscheidende Punkt ist, dass du das Richtige genießen lernst. Lerne zu genießen seine Herrlichkeit. Lerne zu genießen seine Liebe. Lerne den Himmel zu genießen. Lerne das neue Leben zu genießen. Ja, und alles, was du noch brauchst hier im Natürlichen, wird dir zufallen. Das heißt, wie heißt es so schön? Psalm 37, habe deine Lust am Herrn. Ja, da ist die Lust drin. Ja. Weißt du den Herrn? Gott hat nichts gegen Lust. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Blablabla. Sag mal zu deinem Nachbarn. Das heißt, mit anderen Worten, wenn du beginnst, und das ist das, was wir jetzt hier in diesen Stunden oder was Gott in diesen Stunden in dir hervorbringt, wenn du beginnst, dich dafür zu entscheiden, diesen Weg des Geistes zu gehen, wenn du beginnst, dich zu entscheiden, wirklich auf dein geistliches Leben mehr zu setzen als auf dein natürliches Leben, das Hervorbringen des geistlichen Lebens mehr zu schätzen und mehr Energie und Zeit und was weiß ich darauf zu verwenden, als auf das Hervorbringen deines natürlichen Lebens. Wenn du das tust, entscheidest du dich damit letztendlich für ein Leben von totalem Genuss. Amen. Weißt du, manche denken immer, wenn sie das lesen, ja, mir ist die Welt gekreuzigt und ich der Welt, denken so, oh ja, der arme Paulus, ja, nichts Gutes hat er mehr, nichts darf er mehr genießen, gar nichts, der arme Kerl und so weiter. Ne? Dabei sagt er an einer Stelle, hey, ich vermag alles, durch den er mich kräftigt. Ich kann Mangel haben, ich kann Überfluss haben. Ich habe dies, ich habe jenes. Es geht mir immer gut. Ich habe immer etwas zu genießen. Jesus hat so gesagt, ich habe eine Speise, die er nicht kennt. Amen. Das heißt, das ist nicht ein Leben des Mangels. Im Gegenteil. Amen. Sagen wir zum Nachbarn, im Gegenteil. Es ist ein Leben des Überflusses. Ich sage dir, es gibt nichts Lohnenderes oder keine lohnendere Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst, also außer der Entscheidung natürlich, dass du dich grundsätzlich für Jesus Christus entscheidest, aber als Christ gibt es eigentlich keine lohnendere Entscheidung, als dich zu entscheiden, dein geistliches Leben hervorzubringen und dich darauf zu konzentrieren. Amen. Nachdem du dich für Jesus entschieden hast, solltest du dich entscheiden, diesen Jesus immer tiefer kennenzulernen, immer mehr aus der Einheit mit seinem Geist herauszuleben und sein geistliches Leben in dir oder seinem geistlichen Leben in dir die Oberhand zu geben. Amen. Das ist die Entscheidung. Das ist die Entscheidung von, wenn wir nun durch den Geist leben, das passiert in dem Moment, wo du von neuem geboren bist, wo Jesus in dein Leben kommt, lebst du durch den Geist, du bist angeschrieben im Himmel. Aber Paulus sagt, dann kommt auch noch etwas Zweites dazu, dann lasst uns doch auch uns entscheiden, durch den Geist zu wandeln. Das heißt, kontinuierlich auf dieser Ebene zu Hause zu sein. Amen. Wie von euch möchten diese Entscheidung ganz neu treffen? Halleluja. Auch ihr an der Kamera. Halleluja. Heute Abend treffen wir wirklich diese Entscheidung, dass wir sagen, lass uns mal zusammen beten. Lass uns einfach mal sagen, Heiliger Geist, nimm uns auf diese Reise mit. Noch mehr als je zuvor. Wir entscheiden uns als Söhne Gottes. In Christus. Uns darauf auszurichten, dass dieses geistliche Leben in dir, in uns hervorkommt. Und dass dein Geist mehr und mehr die Oberhand gewinnt. Über alle Regungen unserer Seele, alle Regungen unseres Körpers, alle Umstände, den Geist dieser Welt, der uns umgibt. Danke, Heiliger Geist, dass du uns hervorbringst als Christusmänner und Christusfrauen. So wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Und es kommt mehr und mehr hervor. Danke, Vater. Amen. Und jetzt sag mal zu deinem Nachbarn, ja, es kommt mehr und mehr hervor in dir. Halleluja. Ja, Gott glaubt an dich. Gott glaubt an dich. Und jetzt möchte ich dir noch ein paar Punkte einfach zur Hilfe geben, wie dieses geistliche Leben mehr und mehr hervorkommt. Erstens, Grundlage. Es gibt zwei wesentliche Grundlagen für das Hervorbringen deines geistlichen Lebens. Es ist eigentlich relativ einfach, aber trotzdem wichtig zu erwähnen, beziehungsweise dich darauf hinzuweisen. Das Erste, der dein geistliches Leben hervorbringt, ist der Heilige Geist. Deswegen heißt er der Heilige Geist. Dafür ist er von Jesus gesandt. Er ist nämlich der Geist des Vaters und der Geist des Sohnes. Er ist sozusagen Jesus in geistlicher Form in dir. Und von diesem Geist heißt es in Johannes 16, 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Mit anderen Worten, er wird Jesus in euch Gestalt gewinnen lassen. Er wird euch, die ganze Wahrheit ist ja die, und das haben wir schon besprochen am Anfang, Grundlagen des Herrlichkeitslebens, die ganze Wahrheit ist ja die, dass Jesus diesen gewaltigen Preis bezahlt hat, das ist das Evangelium, diesen gewaltigen Preis bezahlt hat, damit du, der du ein ganz normaler Mensch warst, jetzt ein Sohn Gottes sein kannst, so wie er in dieser Welt. Amen. Jesus wurde Menschensohn hier auf dieser Erde, damit du ein Gottessohn werden kannst durch ihn. Amen. Das heißt, das ist das Faktum sozusagen, von dem wir ausgehen. Ja? Es hat einen Tausch gegeben. Jesus ist in den Himmel gegangen, ja, um das Erlösungswerk zu vollbringen. Und jetzt gibt es viele wie ihn hier auf dieser Erde. Amen. Er ist der Erstgeborene, hier sind die vielen Brüder und Schwestern. Amen. Wenn du eine Schwester bist, bist du auch ein Bruder. Halleluja. Okay, wer es fassen kann, der fasst es. Halleluja. Ja? Das heißt, der Heilige Geist ist der Geist, der uns in die ganze Wahrheit leitet. Er macht uns unser neues Sein, unser neues Leben, unser Christussein groß. Er bringt unser Christussein hervor. Amen. Er lehrt uns darüber. Er lehrt uns übrigens auch, oder er packt uns auch manchmal beim Schlawittig, wenn wir unseren Fokus auf dieses neue Sein wieder verlieren. Amen. Deswegen heißt es in Johannes 16, 8, dass der Heilige Geist uns überführt von Sünde, und zwar von der Sünde, dass wir nicht an ihn glauben. Amen. Mit anderen Worten, der Heilige Geist ist ständig in diesem Business. Weißt du, bei den Menschen in der Welt, bei den Menschen draußen in der Welt, ist er ständig in dem Business, die Leute davon zu überführen, dass sie Jesus brauchen. Das hast du schon erkannt. Halleluja. Danke, Vater. Du hast erkannt, dass du Jesus brauchst. Jetzt ist er unter anderem in dem Business bei dir, immer dann, wenn du wieder deinen Fokus auf das Neue, auf das Übernatürliche, auf das Jesusleben verlierst, dich wieder zurückzuholen. Dich zu überführen und zu sagen, hey, Moment mal, falscher Fokus. Ja, du bist voll in Sorgen plötzlich drin, voll in Gedanken, die dich ablenken wollen. Und dann kommt der Heilige Geist und sagt, hey, falscher Fokus. Er überführt dich, mit der Zeit lehrt er dich, er führt dich in die ganze Wahrheit. Das ist zum Beispiel, er lehrt dich, dass du weißt, okay, also diese Sorgengedanken sind tatsächlich nicht von Gott. Das muss man auch erstmal erkennen. Am Anfang denken viele Christen, ja, die Sorgengedanken ist Gott. Gott macht sich jetzt Sorgen und deswegen muss ich halt auch gucken. Ja? Aber Gott macht sich keine Sorgen. Sondern er ist voll in Kontrolle. Der Friede sei der Schiedsrichter, sagt Paulus. Amen. Das heißt, Gott führt dich durch seinen Frieden, Gott führt dich nicht durch Sorgen. Das ist immer ganz wichtig. Weißt du, wenn du Entscheidungen triffst aufgrund von Sorgen, sind es fast nie die richtigen Entscheidungen. Wenn du Entscheidungen triffst aufgrund von Frieden, dann sind es sehr wahrscheinlich die richtigen Entscheidungen. Amen. Der Heilige Geist überführt dich, wenn du diesen Fokus verlierst, diesen Fokus auf Geist. Er überführt dich. Und was ist deine Reaktion? Du kehrst um. Das nennt man Umkehr. Amen. Du kehrst um, dass du nicht diesem neuen Leben und damit Jesus in dir vertraut hast. Sondern gedacht hast, oh, ich muss vielleicht doch wieder selber machen. Oder Angst Raum gegeben hast. Oh, am Ende ist der in der Welt doch ein bisschen größer als der in mir ist. Das ist aber nicht die Wahrheit. Amen. 1. Johannes 4, Vers 4. Größer ist als der in der Welt ist. Amen. Ja, das musst du dir ab und zu mal proklamieren. Du brauchst ja Bewusstsein. Halleluja. Das heißt, der Heilige Geist bringt dich immer wieder zurück. Der Heilige Geist lehrt dich, der Heilige Geist zeigt dir, der Heilige Geist ist dein Führer, kannst du sagen, in dieses neue Leben in Christus hinein. Du brauchst den Heiligen Geist. Also sag mal, danke, Heiliger Geist, dass du da bist, dass du in mir bist, dass du mich in alle Wahrheit führst. Amen. Das Zweite, was Gott dir gegeben hat, um dieses geistliche Leben in dir hervorzubringen, selbstverständlich, ist das Wort Gottes. Amen. Das geschriebene Wort Gottes ist eingehaucht vom Heiligen Geist, inspiriert vom Heiligen Geist von Anfang bis Ende. Es ist nützlich zur Lehre, sagt Paulus. Jedes Wort darin ist nützlich zur Lehre und zur Hervorbringung letztendlich dieses neuen Menschen in dir. Das Wort Gottes, Hebräer 4,12, ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es scheidet zwischen Seele und Geist, Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das heißt, mit anderen Worten, das Wort Gottes gebraucht Gott, um in dir den seelischen, natürlichen Menschen, also den, der nach den Sinnen ausgerichtet ist, du könntest es auch nach den fleischlich orientierten Menschen nennen, um diesen Menschen in dir zu scheiden von dem neuen Menschen, der du eigentlich längst bist. Amen, da brauchst du Scheidung. Und das Beste ist, das Messer ist scharf, weil dann wird genau an der richtigen Stelle klar geschnitten. Amen. Deswegen sagt Paulus auch zu Timotheus, achte darauf, dass du das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidest. Dass es so richtig schneidet. Amen. Dass es immer so richtig das auseinanderklamüsert und sagt, wow, das ist Seele und das ist Geist. Das ist das natürliche Denken und das ist geistliches Denken. Das ist von oben und das ist von unten. Das ist Sinneserkenntnis und das ist Offenbarungserkenntnis. Also das macht allen Unterschied der Welt. Lebst du aus der Sinneserkenntnis, also dem, was du siehst, hörst, riechst, schmeckst, fühlst, hier im Natürlichen, oder lebst du aus der Offenbarungserkenntnis dessen, was das Wort Gottes sagt? Manchmal widerspricht die Offenbarungserkenntnis der Sinneserkenntnis. Dann hast du die Entscheidung, welche Erkenntnis du lieber glaubst. Amen. Bei wem von euch hat schon mal die Offenbarungserkenntnis der Sinneserkenntnis widersprochen? Ein oder zweimal im Leben? Okay. Da lernst du das, was man Glauben nennt. Das heißt, du lernst dem Wort Gottes mehr zu glauben als der Sinneserkenntnis. Du entscheidest dich für Offenbarungserkenntnis. Und in dem Moment, wo du das tust, passiert das, was in Römer 12, 2 steht, nämlich, dass unser Sinn, unser Denken erneuert wird, sodass wir erkennen können, was der Wille Gottes ist, nämlich der gute Wille, der wohlgefällige und der vollkommene Wille. Amen. Also Gott hat dir das Wort und Gott hat dir seinen Geist gegeben, um diesen geistlichen Menschen in dir immer stärker werden zu lassen, um ihn die Oberhand gewinnen zu lassen. Das sind die zwei Grundsäulen, auf denen du stehst. Der Geist Gottes und das Wort Gottes. Halleluja. Sag mal, ich stehe auf dem Geist und ich stehe auf dem Wort. Halleluja. Jetzt lass uns zum Schluss, 5 Minuten habe ich noch, lass uns zum Schluss, es ist schon mal ein bisschen praktisch werden, weil das passt dann auch zur zweiten Stunde. Lass uns zum Schluss ein bisschen praktisch werden, wie wir das Wort Gottes und dem Geist Gottes mehr und mehr die Oberhand geben können, sodass unser geistlicher Mensch hervorgebracht wird. Ich nenne dir einfach mal, du kannst gern mitschreiben. Wir werden sicher in den nächsten Wochen auch noch ausführlich über die einzelnen Punkte sprechen. Ich möchte eigentlich nur über einen Punkt heute ein bisschen ausführlicher sprechen. Aber ich nenne dir mal ein paar Dinge, einfach ganz praktisch, weißt du, für deine persönliche Zeit. Ja, weil du musst dem ja Zeit geben, Amen. Du wirst ja, dein geistlicher Mensch wird ja nicht einfach nur hervorgebracht, indem du, was weiß ich, jeden Abend vorm Fernseher sitzt und denkst, oh ja, der Heilige Geist wird schon wirken, so nebenbei. Ne? Das wird ja nicht passieren, Amen. Ja, also, aber selbst wenn du sagst, ja, okay, ich schaue nicht fern, aber weißt du, auch wenn du jeden Abend nur den Vögeln draußen im Garten zuschaust, wie sie tirillieren, dann wird der geistliche Mensch auch nicht unbedingt sehr stark hervorkommen. Oder deine Zeit nur damit verbringst, zu angeln und zu fischen. Keine Ahnung, kann ich sowieso nicht verstehen, aber gut, egal, das ist jetzt mal, dahingestellt. Nee, manche mögen das, ist ja okay, das ist total in Ordnung. Oder indem du dich von morgens bis abends nur mit deinen Hobbys beschäftigst, wirst du wahrscheinlich auch nicht den geistlichen Menschen hervorbringen, sondern es braucht Zeit, die du einfach dafür aufwendest, deinen geistlichen Menschen zu stärken. Was kannst du ihm geben in dieser Zeit? Nenn es einfach mal deine geistlichen Mahlzeiten. Du musst ja auch essen im Natürlichen, braucht auch Zeit übrigens. Ja, ja gut, es gibt heutzutage gibt's einfache Dinge, Flüssignahrung oder was auch immer, kannst du nebenher. Aber grundsätzlich kann man sagen, Essen braucht auch Zeit. Amen, bei den Franzosen ein bisschen mehr wie bei den Deutschen. Und so gibt es Unterschiede, aber du kommst nicht dran vorbei, dass es Zeit braucht. Und genauso ist es so, deinen geistlichen Menschen zu ernähren, braucht auch Zeit. Amen. Und ich will jetzt nicht, ich will kein Leistungsding da irgendwie hervorbringen, weil das wäre nicht evangeliumsgemäß, so nach dem Motto, wer jeden Tag 3 Stunden sich mit seinem geistlichen Menschen beschäftigt, wird 3-mal so schnell wachsen, wie der nur 1 Stunde sich mit seinem geistlichen Menschen beschäftigt. Weißt du, das ist nicht eine Leistungssache. Verstehst du, es geht bei Gott, dem Vater, nicht um Leistung, sondern es geht um Qualität, es geht um die richtige Ausrichtung. Aber ich möchte einfach ein paar Hinweise geben, wie du deinen geistlichen Menschen hervorbringst. Erstens, Lobpreis und Anbetung. Haben wir zu Anfang gemacht. Lobpreis und Anbetung bringt deinen geistlichen Menschen hervor. Warum? Psalm 50, 23 zum Beispiel sagt, wer Dank opfert, bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Das heißt, mit anderen Worten, Lobpreis öffnet den geistlichen Raum oder der geistliche Raum um dich herum ist offen, weil du ein Sohn Gottes bist, aber es öffnet dein Bewusstsein, sage ich mal so, für den geistlichen Raum um dich herum. Das heißt, es öffnet dein Bewusstsein für die geistliche Realität. Es nimmt dich weg von dem Bewusstsein des Natürlichen und nimmt dich auf die Ebene des Bewusstseins der geistlichen Dinge. Deswegen heißt Psalm 22, Vers 4, auch im Lobpreis seines Volkes wohnt Gott. Amen. Weil im Lobpreis seines Volkes ist sich sein Volk dessen bewusst, dass er da ist. Du singst ja bestimmte Lieder. Du sagst zum Beispiel, deine Herrlichkeit ist hier, haben wir heute Abend gesungen. Das ist ja Bewusstsein. Amen. Das ist ja nicht nur irgendwas. Ich meine, klar, du kannst natürlich auch so, deine Herrlichkeit ist hier. In Klammer, ich weiß auch nicht genau, ob es stimmt, aber okay, ich sing's mal. Verstehst? Deswegen sagt er, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, sie sollten dahinter stehen, hinter dem, was sie preisen und loben, hinter dem, was sie bewusstseinsbildend in Lobpreis und Anbetung sagen. Aber wenn du mit diesem Bewusstsein zum Beispiel singst, deine Herrlichkeit ist hier, oder wie auch immer, die Melodie weiß ich jetzt nicht, aber jedenfalls du sagst, deine Herrlichkeit ist hier, ja, und du sagst es in diesem Bewusstsein, jawohl, so ist es. Weißt du, in dem Moment ist dein Büro oder dein Schlafzimmer oder dein Wohnzimmer oder wo auch immer du gerade bist, gefüllt. So einfach ist es. Lobpreis und Anbetung schafft ein Bewusstsein in dir. Verstehst du? Lobpreis und Anbetung hat zwei Aspekte. Erstens mal liebt Gott Lobpreis und Anbetung. Das ist der eine Aspekt. Du machst Lobpreis und Anbetung um seinetwillen, weil er das einfach liebt, weil es ist für ihn ein Wohlgeruch, es ist ein Duft. Ja? Es ist einfach aus der Beziehung heraus. Du liebst ihn, so wie du auch deinen Partner, wenn du ihn liebst, einfach, du machst mit ihm Dinge, einfach weil er das liebt. Nicht unbedingt nur, weil du denkst, was kann ich jetzt da draus kriegen? Okay? Also, so ist es, du machst Lobpreis und Anbetung für ihn, aber gleichzeitig machst du auch ganz stark Lobpreis und Anbetung für dich. Ich meine damit nicht, dass du dich anbetest und lobpreist, sondern du betest Gott an und preist ihn, aber indem du das tust, wird dein eigenes Bewusstsein auf eine andere Ebene gehoben und plötzlich bist du woanders. Und plötzlich ist da ein anderer Fluss in deinem Leben und plötzlich ist die Gegenwart der Engel da und plötzlich merkst du einfach, da bewegt sich was. Plötzlich merkst du, wow, ich bin nicht mehr auf dieser natürlichen Ebene unterwegs, sondern ich bin durchgebrochen in eine übernatürliche Ebene. Amen, kannst du das sehen? Wie viele von euch wollen den Herrn regelmäßig loben und preisen? Wie viele tun es schon? Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Wie viele lügen? Preist den Herrn. Okay. Okay. Halleluja. Also Lobpreis und Anbetung ist ein wichtiges Tool. Zweitens, Gebet und Danksagung ist ein wichtiges Tool. Philipper 4, Vers 6 ist ein Schlüssel dafür. Philipper, ich muss ein bisschen schneller machen. Halleluja. Philipper. Irina rutscht schon auf ihrem Stuhl herum. Nein, nein. Philipper 4, Vers 6 heißt es. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Schau, wo geht die Reise hin? Die Reise muss dahin gehen, dass deine Seele, dein seelisches Leben, sage ich mal, dein auf das natürliche, deine Umstände und so weiter ausgerichtete Leben runtergefahren wird, sodass das geistliche, übernatürliche Leben die Oberhand gewinnt. Beispiel, wenn jetzt Jesus zum Beispiel, als Lazarus gestorben war und er vor dem Grab stand, sich voll darauf konzentriert hätte, wie der riecht. Als Beispiel, das heißt, er riecht schon. Und riechen war natürlich euphemistisch, das heißt so viel wie er stank. Ja. Hätte er sich jetzt auf diese Sinneserkenntnis ausgerichtet und gesagt, oh ja, stimmt, so riecht der Tod. Ja, das habe ich das letzte Mal gerochen, als meine Oma gestorben ist. Oder was auch immer, verstehst du? Dann hätte in dem Moment der Geist, der Lazarus von den Toten auferwecken wollte, nicht hervorkommen können. Amen. Das heißt, es braucht, ich sag mal, einen Weg, um deinen inneren Menschen, deinen geistlichen Menschen hervorzubringen und den natürlichen Menschen außen vor zu lassen. Und dieser Weg führt erstens über Gebet und Danksagung. Das heißt, über Gebet und Danksagung, du sagst Gott deine Sorgen, ja? Du sagst Gott deine Anliegen, das sagt er. Ja? Er sagt, seid um nichts besorgt, sondern mit allem. Lass durch Gebet und Flehen, heißt es. Also sagst Gott diese Dinge, die dich vom Natürlichen her noch beschäftigen. Und dann aber, heißt es mit Danksagung, das heißt, dann dankst du ihm dafür, dass er sich darum kümmert. Und das heißt, dass du die Sachen loslässt. Amen. Das heißt dann, dass du alle deine Sorgen auf ihn geworfen hast. Das heißt, dass du dann leer bist von dem, was dich vom Natürlichen her sonst noch beschäftigt hätte. Amen. Kannst du sehen, das Ziel ist, dass du leer wirst von dem, was dich vom Natürlichen her noch beschäftigen oder ablenken könnte. Deswegen sagst du Gott deine Dinge mit Gebet und Flehen und Danksagung. Und die Konsequenz ist, sagt er dir auch gleich, der Friede Gottes wird dein Verstand erfüllen, oder nee, der höher ist als dein Verstand, so muss man sagen, wird eure Herzen erfüllen, ja? Also deinen gesamten inneren Menschen. Mit anderen Worten, dein innerer Mensch wird positioniert, um jetzt tatsächlich die geistliche Realität wahrzunehmen, sprich sich mit dem Heiligen Geist und mit dem Wort Gottes, was wir am Anfang hatten, zu füllen. Weißt du, wie viele von euch haben schon mal gemerkt, wenn du voller Sorgengedanken und voller Ängste bist und du sagst jetzt, okay, jetzt lese ich mal Bibel. Und dann fängst du an, Philipper 4, Vers 1, lest du das Kapitel durch. Wie von euch haben schon erlebt, da haben sie ein ganzes Kapitel durchgelesen, am Ende wussten sie überhaupt nicht, was sie gelesen haben. Aber warum? Weil es nicht tiefer reingeht, weil du ja voller Sorgen bist. Weil ja während du den einen Satz liest, denkst du schon wieder an irgendwas. Amen. Also ist entscheidend, eine Übung sozusagen, entscheidend, dass du leer wirst von dem, was dich ablenken will. Bevor du überhaupt über dem Wort meditierst. Amen. Und jetzt in der zweiten Stunde werden wir über dem Wort meditieren. Irina wird mit uns meditieren. Weißt du, diese Meditation ist tatsächlich ein extremer Schlüssel. Und das ist eigentlich, ich sage mal, damit bin ich eigentlich beim Endpunkt dessen, was dir hilft, deinen geistlichen Menschen hervorzubringen, mehr als alles andere, ist letztendlich über der Realität der neuen Schöpfung, über den Realitäten des Wortes Gottes, über den Realitäten des Geistes Gottes zu meditieren. Sprich, was heißt meditieren? Meditieren heißt, tief in dich hinein zu nehmen. Ja? Das heißt, in Josua 1 sagt Gott zu Josua, ist dein Vers, ja, okay, macht nichts, aber ist auch meiner. Danke, Jesus. Sagt er, du sollst Tag und Nacht über diesen Dingen nachsinnen. Verstehst du? Gott, weißt du, das ist der Unterschied zum Buddhismus. Beim Buddhismus ist die Lehre das Ziel. Amen. Oder im Hinduismus, das Nirvana am Ende, das große Nichts. Die Lehre ist das Ziel. Amen. Beim Christen ist nicht die Lehre das Ziel, sondern beim Christen ist das Ziel, voll zu sein mit Jesus, mit seinem Geist und mit seinem Wort. Amen. Bevor du aber voll werden kannst mit dem, musst du erstmal leer werden vom anderen. Amen. Das heißt, dein innerer Mensch muss in diese Ruhe Gottes eingehen. Deine Seele muss runtergefahren werden. Und deswegen empfehle ich dir tatsächlich, wirklich erstens Gebet, Danksagung, also Lobpreis, Anbetung, Gebet, Danksagung und dann wirklich auch zu lernen, mal eine Zeit lang erstmal gar nichts zu denken, deinen Geist zur Ruhe zu bringen, oder deine Seele, so muss man sagen, dein Geist ist sowieso immer in der Ruhe, dein Geist hat Frieden, aber deine Seele ist manchmal nur unruhig, deine Seele bewusst runterzufahren, ja? Da helfen dir zum Beispiel so CDs, wie jetzt gerade die im Hintergrund läuft, solche meditativen CDs. Ja? Eine CD, ich weiß nicht, ob es die noch gibt am Büchertisch oder ob man die überhaupt noch bestellen kann, aber eine starke christliche CD, wo ich empfinde, dass man eigentlich die Seele runterfahren kann, wie fast keine anderen, die ich kenne, ist diese CD Rest von Peter Robertson, heißt die, glaube ich. Oder Pete Robertson, ich weiß nicht, ob es die gibt, aber könnt ihr ja schauen. Aber die habe ich schon vor Jahren gekauft. Und das ist wirklich eine CD, wo du, da merkst du, Da wirst du richtig runtergefahren. Ja? Wie heißt die genau? Rest. Also Rest wie Ruhe. Ja? Ja, genau. Wie der Name schon sagt, das macht auch die CD mit dir. Beziehungsweise mit deiner Seele. Ja, ja, weißt du, es sind unterschiedliche Dinge auf CDs. Nicht jede Instrumental-CD hat automatisch diese meditative Salbung auf sich. Es gibt auch Instrumental-CDs, die tun dich total, ich sag mal, sensibilisieren für Worte der Erkenntnis oder die Stimme Gottes zu hören. Andere wiederum sind dafür da, dich runterzufahren. Ich mache es manchmal gern so, dass ich zuerst mal eine nehme, die mich runterfährt oder meine Seele runterfährt und dann nehme ich eine, die wiederum anregt den Geist in mir. Ja. Verstehst du? Es sind unterschiedliche Ebenen. Zuerst muss deine Seele runtergefahren werden, damit dann der Geist die Oberhand gewinnen kann. Amen. Weil sonst hast du eben immer das Problem, du beschäftigst dich zwar scheinbar äußerlich mit geistlichen Dingen, aber es geht nicht tiefer rein. Ja, wie das Beispiel, ja, du liest in der Bibel, aber es geht nicht tiefer rein. Oder du preist den Herrn und lobst ihn, aber irgendwie bist du trotzdem so extrem abgelenkt, weil deine Seele gar nicht unten ist. Deine Seele noch hyperventiliert, sage ich mal. Ja, aber wir sollten als Söhne Gottes sollten wir Leute sein, bei denen der Geist hyperventiliert. Das heißt, der Geist dich nicht hyperventiliert, aber dich dominiert, so, ja, muss man sagen. Das heißt, wo der Geist hervorkommt. Und da hilft dir einfach wirklich diese Meditation. Meditation im Sinne von runterfahren. Und dann nachsinnen oder nachmurmeln, so wie Irina das in der zweiten Stunde mit uns auch machen wird, zu einem Thema. Du kannst über unterschiedlichen Themen meditieren. Ja? Was ich immer, sage ich mal, als zentral sehen würde, ist, dass du wirklich meditierst über Jesus in dir. Dass du meditierst über dem, wie ist Jesus, über Schriftstellen, die dir Jesus zeigen. Oder meditierst über den in Christus Schriftstellen, in den Paulusbriefen. Ja? Oder meditierst einfach über der Tatsache, dass du eine neue Schöpfung bist. Oder meditierst über den Früchten des Geistes. Ja? Wenn du zum Beispiel über 1. Korinther 13, Vers 8 meditierst, dann kannst du danach schon lang nicht mehr so ungeduldig und lang nicht mehr so aufgeregt sein, wie du vielleicht noch vorher warst. Ja? Weil da etwas tiefer in dich hineingebaut wird. Durch Meditation des Wortes und des Geistes Gottes werden Dinge tiefer in dich hineingebaut. Halleluja. Wie viele von euch wollen das lernen? Preis den Herrn. Ja, weißt du, wir lernen da alle immer tiefer und immer weiter zu gehen. Aber es ist tatsächlich ein Schlüssel. Das gibt dir geistliche Autorität. Das gibt dir, weißt du, das gibt deinem geistlichen Menschen die Oberhand. Halleluja. Das bringt Jesus in dir hervor. Deswegen musste auch selbst Jesus, als er hier über diese Erde ging, weißt du, heißt er immer wieder, hat er sich zurückgezogen auf den Berg. Er musste immer wieder, weißt du, auf den drang so viel ein. Die Leute mit ihren Problemen, die Leute mit ihren Fragen, die Pharisäer mit ihren Anklagen und so weiter und so fort. All das drang ja ständig auf Jesus ein. Und er musste, um wieder neue Autorität zu haben, lies zum Beispiel mal, bevor er diesen Dämon aus dem epileptischen Knaben ausgetrieben hat, wenn du die Verse davor liest, stellst du fest, er war vorher auf dem Berg und hat sich zurückgezogen, nur einfach zum Gebet. Ja? Und ich glaube, wenn Jesus gebetet hat, dann hat es ziemlich genau diese Bestandteile gehabt. Er hat den Vater gelobt und gepriesen. Er hat die Anliegen, die ihm auf dem Herzen waren, dem Vater abgegeben. Und ich glaube, er hat wirklich meditiert. Er ist zur Ruhe gekommen in Gott und hat dann über der Realität seines Auftrags, über der Realität des Vaters in ihm, über seiner Liebe und so weiter meditiert und sich damit gefüllt. Und wenn er dann runterkam vom Berg, wumm, dann sind die Dämonen nur so gesprungen. Halleluja. Wie von euch wollen das? Halleluja. Vater, ich danke dir für jeden einzelnen dieser kostbaren Söhne und Töchter Gottes. Ich danke dir, Herr, dass du ihren inneren Menschen von Tag für Tag stärker werden lässt. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du sie lehrst, Herr, diesen inneren Menschen mehr und mehr in die Oberhand zu bringen, Herr, mehr und mehr die Oberhand zu geben, mehr und mehr dominieren zu lassen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns lehrst zu meditieren über den Realitäten des Wortes Gottes, Herr, über dem, was uns in Christus gehört, über dem, wer wir sind in Christus, über dir, Jesus, wie du bist in uns. Danke, Herr, dass wir mehr und mehr lernen, die Seele herunterzufahren und dem Geist die Oberhand zu geben, Herr, in Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr, dass wenn wir so unseren Geist hervorbringen, wenn wir dann hier in dieser Welt Worte sprechen, Herr, dann sind es nicht Worte, die einfach nur von Menschen gesprochen sind, sondern es sind es Worte, die direkt aus dem Geist hervorkommen und die genau bewirken, wozu sie gesandt sind. Amen. Das ist so, verstehst du? Wenn du diese Impulse aus dem Geist empfängst und du gibst sie dann weiter hier auf dieser Erde, die haben Kraft. Amen. Wie viele von euch waren letzte Woche nur als Beispiel da, als ich freigesetzt habe, dass diese ungewöhnlichen Wunderwerke passieren, der Geräte, die repariert werden und so weiter. Wie viele waren da? Halleluja. Weißt du, wo kommt es her? Das kommt aus dem Geist her. Das ist nicht, dass ich mir gesagt habe, okay, du hast zwei Möglichkeiten. Eben, du kannst sagen, naja, was wäre jetzt mal wieder schön? Gell? Was wäre jetzt mal wieder gut? Wäre mal wieder interessant? Das ist der natürliche Mensch. Kannst du sagen, gut, das wird keine Auswirkung haben. Wenn es aber aus dem Geist hervorkommt und du sprichst Worte aus dem Geist, dann werden sie genau in dem Moment, wo du sie aussprichst, das bewirken, was gesagt ist. Und deswegen, ich habe diese Woche, ich habe wirklich ein halbes Dutzend bestimmt Wunderberichte bekommen von allen möglichen Geräten, die wieder funktionieren. Ne? Halleluja. Wie viele von euch interessieren ein paar? Halleluja. Das ist interessant. Es begann ja gleich an dem Wochenende, als ich es zum ersten Mal freigesetzt habe mit dem Auto von Monika und Karl, wo dieser Schaden war und der dann über Nacht wieder repariert war. Dann mit der Windschutzscheibe von der Elke, die wieder repariert war. Letzten Donnerstag, am Freitag, schrieb mir die Jutta, mein Geschirrspüler war seit über 4 Wochen defekt, weil immer an der Stelle, wo er Wasser holen sollte, stoppte und nichts mehr ging. Mir aber momentan das Geld für ein neues Gerät fehlt, deswegen musste ich leider auf diesen Luxus verzichten. Es war offensichtlich, dass der Fehler an der Elektronik liegt. Immer und immer wieder habe ich einen Versuch gestartet, aber es hat sich nichts geändert. Gestern Abend in der Glory Life Schule prophezeite Pastor Georg, dass Gott Wunder tut und defekte Haushaltsgeräte wie Kühlschränke etc. wieder funktionstüchtig macht und die Engel als dienstbare Geister daran beteiligt sind. Dies habe ich sofort im Glauben an mich gerissen. Zu Hause angekommen, das ist gut, ja? Zu Hause angekommen war das Erste, was ich tat, meine Geschirrspülmaschine einschalten, ohne schmutziges Geschirr, denn ich wollte es wissen. Und der Geschirrspüler lief, als wäre nie etwas gewesen, das ganze Programm durch. Was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Gebt mir Jesus die Ehre. Eine andere Frau schrieb, ich habe es in Nürnberg habe ich es nochmal erwähnt, letzten Samstag war eine Frau da, sie schreibt, ich war letzten Samstag beim Glory Life Gottesdienst in Nürnberg dabei und als es um defekte Geräte ging, stand ich wegen meines Gefrierschranks auf, der seit knapp 3 Monaten defekt war oder ist. Nun läuft er wieder ganz normal. Preist den Herrn. Herzliche Grüße. Halleluja. Preist den Herrn. Hier, Elke schreibt, seitdem mein Drucker funktioniert wieder. Seit dem Wechsel von Druckerpatronen funktionierte mein Drucker nicht mehr. Ich konnte keinen Druckvorgang mehr auslösen. Daraufhin habe ich den Drucker ausgesteckt. Dies ist nun schon einige Wochen her. Im letzten Gottesdienst wurde die Wiederherstellung von kaputten Geräten durch Pastor Georg freigesetzt, unter anderem auch von einem Drucker. Er sagte, du musst deinen Drucker einstecken. Ich habe meinen Drucker eingesteckt und er funktioniert wieder. Danke, Jesus. Und weiter und weiter und weiter und weiter, weißt du? Halleluja, ungewöhnliche Dinge. Preist den Herrn. Eine schreibt, eine Glory House-Leiterin aus Hamburg schreibt, eine Teilnehmerin unseres Glory Houses erzählte mir, dass sie keinen Wintermantel hätte und benötigt und dass sie auch noch andere Anziehsachen benötigt. Wir haben am Telefon all das, was sie benötigt, freigesetzt und empfangen. Das war am Freitag. Am Sonntag kam ich nach Hause vom Gottesdienst und in der Küche lagen ganz viele Anziehsachen. Da fragte ich meinen Mann, was dies alles sei. Er erzählte mir, dass er einen blauen Sack an unserer Straße gefunden hatte und ihn mit nach Hause nahm. Im Sack war ein neuer Markenmantel, braun und Hosen und Pullis. Ich erinnerte mich, dass du außergewöhnliche Wunderwerke freigesetzt hast. Ich jubelte und pries Gott. Am Dienstag bekam die Teilnehmerin ihren Mantel, er passt wie angegossen, eine Hose und noch andere Sachen. Was für eine Freude. Halleluja. Ist der Hammer. Amen. Weißt du, und so geht's weiter und weiter und weiter. Weißt du, das ist, wenn du Worte aus dem Geist sprichst, und weißt du, das geht noch weiter, ist immer noch da. Amen. Ist immer noch da. Also, auch wenn du zuschaust über Video, und du brauchst es, du kannst es immer noch empfangen. Du kannst immer noch dein Gerät einstecken, wenn du es bisher nicht getan hast, weil du nicht geglaubt hast, dass es wirklich so ist. Halleluja. Du kannst dein Auto mal versuchen zu starten und es wird funktionieren in Jesu Namen. Amen. Diese ungewöhnlichen Wunderwerke sind im Raum. Weißt du, das ist die Macht. Weißt du, ich sag das nicht, um mich groß zu machen, sondern ich sag dir einfach, um dir zu zeigen, welche Macht du als ein Sohn, Marion hat letzte Woche über die Macht der Worte gesprochen, welche Macht du als ein Sohn Gottes hast, wenn du aus diesem Bereich des Geistes herauskommst. Du staunst selber, verstehst du? Ich staune da immer selber, weißt du? Es ist ja nicht so, dass Gott dann immer mit einer hörbaren Stimme zu mir spricht oder so, sondern es ist ein zarter Impuls des Geistes, der einfach aus dem geistlichen Leben, dadurch, dass ich einfach permanent daran arbeite, mein geistliches Leben hervorzubringen, dann kommen einfach zarte Eindrücke und ich gehe einfach danach, bumm, ich spreche es aus und bumm, überall passiert es. Amen. Überall, überall, überall. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Und so ist es auch bei dir. Halleluja. Preis den Herrn. Wir machen es jetzt heute Abend so, wir nehmen jetzt eine Sammlung ein, weil die Irina nachher freie Bahn haben soll für die Meditation. Wir machen ein Open End. Aber wir nehmen jetzt eine Sammlung ein und zwar Achtung, achso, das habe ich den Ordnern vorher nicht gesagt. Wir machen heute Folgendes, weil ich wollte euch ganz kurz noch davon erzählen und euch auch zum Gebet auffordern. Nächste Woche sind wir in Kenia und in Uganda. Das heißt, Irina hatte letzte Nacht, hat sie ziemlich beten müssen nachts und hatte den Eindruck gehabt, hat sie mir heute erzählt, dass den Eindruck hatte, dass es noch mehr Gebet braucht für diese Einsätze. Das heißt, es haben noch nicht alle ihren Platz eingenommen im Gebet für diesen Einsatz. Und deswegen einfach an dich heute Abend wirklich die Ermutigung, einfach dich vom Heiligen Geist auch mit reinführen zu lassen, wirklich für diesen Einsatz zu beten, weil da geht es um einiges. Ja, ich spüre das auch im Geist, da geht es um die Errettung von vielen verlorenen Menschen zum Beispiel. Es geht um Heilung von vielen Kranken, es geht um Zurüstung von Pastoren und Evangelisten. Es geht darum, wirklich eine ganze Region mit dem Evangelium zu verändern und zu durchdringen. Und es ist eine Region, in der es zwar auch einige Christen gibt und Gemeinden und so weiter, aber in der es auch noch viel Hexerei gibt und die Stämme, die sich immer noch beschneiden lassen aus irgendwelchen alten heidnischen Ritualen raus, Polygamie und was weiß ich, was da alles noch gibt. Das heißt, da ist natürlich ein geistlicher Kampf. Und deswegen einfach die Bitte an euch, hinten liegt auch eine Liste aus, einfach während der Zeit, während wir in Kenia sind, einfach, ja, liegt aus, mitzubeten, einfach euch einzutragen, vielleicht für einen Tag auch zu fasten, mit dazu zu fasten, zu beten und zu fasten, weil Jesus hat ja gesagt, manche fahren nur aus durch Beten und Fasten. Also euch mit einzuklinken, wirklich für diese Einsätze zu beten, sodass wirklich hervorkommen kann, was Gott geplant hat. Amen. Seid ihr da dabei? Halleluja. Preist den Herrn. Also, weil das tragen wir auch natürlich gemeinsam. Ja? Natürlich tragen sie es auch dort vor Ort, aber ich glaube, dass es wirklich diese Kooperation ist. Halleluja. Und wir tragen etwas, auch hier auf Glory Life liegt einfach etwas drauf, was Gott dort freisetzen möchte. Und deswegen ist es wichtig, dass wir alle dafür beten, dass sich wirklich der Geist dort durchsetzt. Halleluja.